Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Folge Nummer 32, es geht um Treue und wir haben noch ungefähr 10 Folgen vor uns und ich habe mal die Shownotes gelesen und ich werde sie euch auch hier drunter verlinken und da steht drin, dass wir einen konstruktiven Krawall machen und so über unsere Treue-Testerinnen auslassen. Also ich bin sehr gespannt, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Sorge, dass die Folgen ab jetzt schwieriger zu kommentieren werden, weil dass die Phase ist, in der Genies und meine Beziehung echt schwierig war, in der es mir psychisch auch echt schlecht ging. Und die nächsten paar Folgen sind dann über Kommunikation. Das habe ich in der letzten Folge übrigens falsch gesagt. Wir wollten direkt mit den Folgen über Kommunikation einsteigen, aber die Vorbereitung darauf dauerte länger. Und deswegen ist diese Folge über Treue. Und ja, ich bin gespannt. Hören wir mal rein. Dass wir einfach Beziehungen führen, in denen sehr viel gesprochen wird und in denen man eh sehr viel kommuniziert und so Dinge wie Sachen zu verheimlichen eigentlich überhaupt nicht an der Tagesordnung sind. Also es besteht einfach kein Grund, irgendwas verheimlichen zu müssen, dadurch, dass wir Beziehungsanarchistinnen sind und über Gefühle reden und über Dinge, die uns beschäftigen. Da muss ich kurz einhaken und lobend erwähnen, dass ich weder ich, Genie, jemals was verheimlicht hätte, noch, ich glaube zumindest, ich kann es ja nicht wissen, aber ich glaube, dass auch sie mir nichts, nie etwas verheimlicht hat. Und das war, glaube ich, echt gut an unserer Beziehung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in alternativen Beziehungsformen, ob poly oder beziehungsanarchistisch, ob das da auch so definiert wird, weil in mononormativen Beziehungen ist das halt einfach so ein ganz krasses Ding. Es gibt keine mononormative Beziehung. Mononormativität, eine Normativität oder eine Norm, in dem Fall eine soziale Norm, ist etwas, was nur eine Gesellschaft betreffen kann. Es gibt eine monogame Beziehung, die vielleicht deswegen monogam ist, weil sie dieser Mononormativität entspricht. Aber es gibt keine mononormative Beziehung. Ja, ich hatte vorhin auch so die Idee, dass es vielleicht einfach so ist, dass wenn man so eine normale Monobeziehung führt, dann redet man ja eigentlich nicht drüber. Also die wenigsten, glaube ich, die eine Beziehung eingehen, definieren am Anfang, was ist für sie Treue und was ist für sie Fremdgehen. Ich bin mir nicht sicher, warum wir so ein komisches Bild von monogamen Beziehungen haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Paare einfach nicht darüber reden, was sie als Treue empfinden und was nicht. Ich meine, wir sprechen denen doch jegliche Selbstverantwortung und jegliche Weitsicht und jegliche Verantwortung für ihre Beziehung ab, wenn wir sagen, die sprechen nicht über Treue. Das ist doch auch wieder so ein Quatsch. Ich habe das Gefühl, wir bauen hier so ein Feindbild auf, um uns selber besser zu fühlen. So wir gegen diese lamen, monogamen Beziehungen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch und ein bisschen gefährlich. Es gibt Dinge, die du zum Beispiel tun kannst, wo ich sagen würde, das empfinde ich als Untreue oder als Betrug. Zum Beispiel, wenn du mit jemand anderem ohne Schutz schläfst und es mir nicht sagst. Ja. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da ist Treue verletzt. Ja. Was passieren würde, wenn du zum Beispiel sagst, du kommst zu einer bestimmten Uhrzeit und dann nicht kommst oder über Nacht bleibst und dich dann am nächsten Morgen erst meldest, dann würde das bei mir gar keine solche Reaktion auslösen wie, okay, das war jetzt untreu, sondern eher sowas wie, okay, bin ich dir jetzt egal? Also ich würde eher darauf hinausgehen, was da gerade zwischen uns los ist. Es ging gar nicht so sehr um die andere Person, glaube ich, um irgendeine Untreue dir, also mir gegenüber mit jemand anderem, sondern eher etwas, okay, warum hast du dich jetzt gerade nicht bei mir gemeldet? Da ging es gar nicht um die andere Person. Ja. Und genau das, nämlich, dass das Vertrauen beschädigt ist und ich nicht das Gefühl habe, das ist untreu, ist ja dann ein paar Wochen später passiert. Als wir in Schweden im Urlaub waren, Genie zu mir gesagt hat, sie möchte keinen Sex im Zelt haben und einen Tag später mit Marcel Sex im Zelt hatte. Das ist keine Untreue, sondern das ist etwas, wie ich gerade gesagt habe, wo ich mir Gedanken mache, okay, wie wichtig bin ich dir noch? Es ist keine Untreue, weil es keine Regel ist, sondern es ist eine Äußerung, genauso wie wenn ich sage, ich komme zu spät oder wenn ich zu spät komme und es nicht sage, dann ist es auch keine Untreue, sondern eine Äußerung, die nicht erfüllt wurde und wo ich mich frage, wie wichtig bin ich dir noch? Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren, was da Untreue ist, weil, wie gesagt, dieser Begriff einfach auch echt weit weg ist. Ne? Also für mich zumindest, also vor allem Fremdgehen ist für mich total weit weg, weil das impliziert ja wirklich nur sexuellen Kontakt. Ich würde auch sagen, dass Jeannie und ich uns nie untreu waren. Also ich glaube, der Begriff der Treue ist in nicht monogamen Beziehungen total schwierig zu definieren und vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, würde ich sagen. Genau. Eigentlich ist dieses ganze Untreue- und Fremdgehen-Ding ein totales, eigentlich ein Angstgefühl. Angst und Machtlosigkeit so ein bisschen, ne? Ja. Und so ein Selbstproblem auch mit nicht Selbstbewusstsein, damit so Selbsttätigkeit, ne? Ich reiche einfach nicht. Mhm. Und ich habe keine Kontrolle. Mhm. Also Treue hat in dem sexuellen Kontext zumindest ja auch immer was mit Kontrolle zu tun. Ich kontrolliere deine Sexualität. Bis jetzt fand ich die Folge besser als erwartet, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht mehr eingehakt. Wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Aber hierzu ist mir dann doch was eingefallen, denn eine gute Freundin von mir hat, als es mir sehr schlecht ging mit Jeannie und als ich sehr eifersüchtig war, hat mich gefragt, Flo, was möchtest du eigentlich? Möchtest du, dass Jeannie mit ihrer Sexualität glücklich ist oder möchtest du, dass du mit Jeannies Sexualität glücklich bist? Und dann ist mir eingefallen, so ja, was möchte ich eigentlich? Also wenn ich eifersüchtig bin, heißt das, dass ich mit Jeannies Sexualität glücklich sein möchte, aber ich als Mensch möchte, dass Jeannie mit ihrer Sexualität glücklich ist. Und das hat so ein, das war wie so ein, wie so ein Knoten ist geplatzt. Ich glaube, danach fiel es mir viel einfacher, damit umzugehen, dass Jeannie andere SexualpartnerInnen hat. Übrigens sei hier nochmal gesagt, jeder Mensch kontrolliert ausschließlich seine eigene Sexualität. Genau, und hierzu hatte ich in den Original-Shownotes noch ein Update gepostet, weil mir das wichtig war, dass eben nicht jeder Mensch seine eigene Sexualität ausschließlich kontrolliert, sondern sie halt auch leider von außen kontrolliert wird. Zum Beispiel inwiefern man, wenn man sich outet, zum Beispiel als schwul outet, dann diskriminiert wird und angefeindet wird und sich deswegen eventuell anders verhält. Das ist ja auch schon eine Kontrolle, die dann quasi für außen ausgeübt wird. Also ich sollte eher sagen, niemand hat das Recht, eines anderen Sexualität zu kontrollieren, aber da sind wir im Moment noch nicht. Das wäre vielleicht eine bessere Formulierung. Das steht aber auch nochmal in den Shownotes, in den Original-Shownotes, die ich euch in diesen Shownotes verlinke. Sowas wie, ah, oh, du bist ja gar nicht geschminkt oder hast dich gar nicht rasiert oder? Nee, überhaupt nicht. Ich brauche, glaube ich, einfach erstmal eine Zeit, so um Vertrauen zu fassen, dass ich okay bin, so wie ich bin. Ach so, Und das hat am wenigsten mit anderen Personen zu tun, aber ich fühle mich, also es ist doch immer noch so ein bisschen so Schutzpanzer, Make-up und... Dabei habe ich mich ein bisschen gefragt, ob das dann wirklich nicht mit anderen Personen zu tun hat, wenn ich sage, es ist ein Schutzpanzer für mich, weil dann hat es ja mit anderen Personen zu tun, weil von wem soll ich denn angegriffen werden, wenn nicht von anderen Personen? Also wozu brauche ich denn diesen Schutzpanzer, wenn nicht zur Abwehr von anderen Personen? Also da... Ich verstehe so ganz den Unterschied nicht. Wenn ihr da einen Unterschied seht, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich raff das irgendwie nicht. Ja, ist immer noch schwierig für mich. Ja, das hat da gar nichts mit so diesem typischen Klischee, wie es hier beschrieben wird, mit ich mache mich jetzt hübsch, weil ich jemand anders kennengelernt habe. Mhm. Nee, es ist eher was mit eigener Unsicherheit eher zu tun. Naja, okay. Eine ähnliche Situation, die mir dazu einfällt, ist eine Situation, in der Marcel ein Date hatte, auch ein Übernachtungsdate, und es Jeannie dabei nicht besonders gut ging und ich sie gefragt habe, ob sie eifersüchtig ist, und sie hat es vehement abgestritten, dass sie eifersüchtig ist, sondern meinte, dass es sie einfach tangiert, wie sehr sie sich verletzlich gemacht hat oder macht gegenüber Marcel, aber ich habe da auch den Unterschied nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also ist es nicht so, dass wenn ich mich verletzlich gegenüber jemandem mache, dass ich dann eben auch verletzt werden kann? Und dass ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin ein Date hat und ich mich damit nicht gut fühle, dass es immer irgendeine Form von Angst ist oder Neid oder irgendein negatives Gefühl, was man vielleicht unter Eifersucht zusammenfassen könnte? Und kann ich mich nur deswegen schlecht fühlen oder kann ich nur deswegen traurig sein, weil ich mich verletzlich gemacht habe? Das ergibt in meinem Kopf nicht so richtig Sinn. Also vielleicht schaffe ich da auch einfach nicht, diese Connection herzustellen. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären, wenn da jemand von euch eine Idee hat. Ja, so ein Verhalten wie, Also so eins, wenn man weiß, dass man Scheiße gebaut hat und dann in jedes Wort irgendwie was reininterpretiert und so Angst hat, erwischt zu werden, dann reagiert man ja schnell über. Mhm. Ja, genau. Das würde einiges in der Endphase unserer Beziehung erklären, warum ich mich nicht mehr getraut habe, bestimmte Dinge anzusprechen, weil Jeannie überreagiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Dass man sich nicht vernachlässigen sollte, zum Beispiel auch im Styling und so, und immer noch attraktiv wirken sollte für den Mann, ne? Ja. Weil wenn ich mich weiterhin attraktiv halte, dann wird mir auch nicht fremdgegangen. Das ist auch Bullshit und Bodyshaming und irgendwie Schönheitswahn und alles, was zusammen. Das ist total krass, und ja. Und sexistisch und alles. Also abgesehen davon, dass es natürlich super sexistisch ist, wenn man so einen Artikel schreibt, der sich nur an Frauen wendet und dieses Bild reproduziert von dem Mann, der halt bei Laune gehalten werden will, dadurch, dass sich die Frau weiterhin für ihn schön macht, ansonsten geht er fremd. Das ist natürlich überhaupt kein Bild, was man reproduzieren sollte. Aber mal davon abgesehen, finde ich das überhaupt nicht irgendwie Bodyshaming-mäßig oder Schönheitsideal, sondern ich möchte in einer Beziehung ja auch gewertschätzt werden und da gehört auch dazu, dass mein Partner oder meine Partnerin auf sich achtet, genauso wie ich das auch möchte, weil also auf mich selbst achten und das ist ja völlig unabhängig von Schönheitsidealen, das kann ja auch eine Jogginghose bedeuten, also ich glaube, wenn man gemeinsam als Paar Zeit verbringt, dann möchte ich, dass mein Partner oder meine Partnerin diese Zeit auch wertschätzt und das auch zeigt. Und das einer der Wege, das zu zeigen, kann sein, dass man auf sich achtet, auch optisch und sich dafür fertig macht. Das muss ja nicht stylen sein, aber ich würde mich zum Beispiel nicht wohlfühlen, wenn mein Partner oder meine Partnerin jetzt mal, wenn wir Zeit verbringen, sagt so, ach naja, da muss ich mich ja nicht duschen, dann kann ich auch stinken. So, das ist ja auch nichts, was man so machen will. Also so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Ja, wir wollten zum Schluss nochmal darüber sprechen, wie wir denn jetzt eigentlich treu definieren, wenn es um beziehungsanarchistische Beziehungen geht. Da ich ja vorhin schon mal eingehakt habe, um ein Wording zu korrigieren, muss ich das hier jetzt nochmal tun. Ich fand damals schon und finde heute umso mehr den Begriff beziehungsanarchistische Beziehung total komisch. Also vielleicht auch nur, weil da zweimal Beziehung drin vorkommt, aber ich glaube, es heißt entweder anarchistische Beziehung oder eben ich bin beziehungsanarchistisch unterwegs und habe eine oder mehrere Beziehungen, aber eine beziehungsanarchistische Beziehung, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber das sind Details. Wir wollen ja keine bedingungslose Solidarität, ja. Sondern falsche Solidarität von wegen, wir sind ein Paar und deswegen hasse ich jeden, den du hast. Das ist ja nichts, was treu ist. Als Jeannie das jetzt erzählt, fallen mir eine ganze Menge Dinge ein, die wir damals mit dem offenen Beziehungspodcast assoziiert haben. Manche von euch werden sich erinnern, wir hatten mal ein Beef mit denen. Also, ja, was heißt ein Beef? Wir haben die kritisiert auf Instagram und danach hat Nuffel, glaube ich, heißt sie, Verena, also die eine der beiden Hosts, hat in einer Folge gesagt, ich bringe die um. Was wir natürlich nicht so schön fanden. Und danach wurde es lange still um die und ich habe irgendwann, ich glaube, das ist auch schon so, weiß ich nicht, 1,5, 2 Jahre her, dass ich auf deren private Instagram-Accounts geguckt habe. Also die haben einen offiziellen Instagram-Account, verlinke ich euch hier unten drunter. Und eben da ihre beiden privaten auch verlinkt. Und da stand bei Verena eben auch schon lange alleinerziehende Mutter. Und da dachte ich so, oh, okay, was ist denn da los? Denn die letzte Folge, die ich gehört habe, handelte davon, dass sie mit einem Typen eine Affäre hatte, der verheiratet ist und seiner Frau davon nichts erzählt, der auch Marco, also den anderen Host, nicht kennenlernen will, also Verenas Mann. Und sie möchte jetzt mit ihrer Affäre ohne Kondom schlafen und hat da einen Aufstand gemacht, weil Marco das nicht wollte. Und mir tat Marco da immer sehr, sehr leid, weil mit dieser Verena oder dieser Nuffel möchte ich nicht zusammen sein, auf jeden Fall. Und also das muss man sich mal vorstellen, ne? Ich nehme einen Ehemann, der seiner Frau nichts davon erzählt, mit ihr aber auch noch schläft. Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Mein Mann kennt diesen Typen auch überhaupt nicht und dieser Typ möchte auch meinen Mann überhaupt nicht kennenlernen, aber ich möchte sowohl mit meinem Mann als auch mit dem Typen ohne Kondom schlafen. Das geht gar nicht. Und der Grund, warum ich jetzt darauf komme, ist, dass Verena nämlich in einer ursprünglichen Folge, in der alten Folge, da haben die beiden auch darüber gesprochen, dass irgendjemand Verena wohl blöd über Verena geredet hat. Und dann hat sie in einer Folge Marco vorgeworfen, dass er doch diese andere Person jetzt auch hassen muss. Denn diese beiden sind ja eine Familie und als Familie hasst man gemeinsam. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge von Monokultur FM erwähnt. Deswegen ist mir das jetzt gerade eingefallen. Und nachdem ich jetzt gerade gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass eine neue Folge rausgekommen ist, nämlich die, wie Marco sagt, Marco ist der einzige Host in dieser Folge, Verena ist nicht dabei, die scheinbar letzte Folge. Und ja, hört mal rein, ich verlinke sie euch unten drunter. Oder B sagt, ich habe mir beide Seiten angehört, ich kann mich auf keine Seite schlagen, da gibt es Argumente dafür und dagegen und da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich bin neutral, aber ich bin für dich da, wenn du mit mir reden möchtest. Mhm. Oder die Person sagt, ich glaube, du spinnst gerade ein bisschen, hast du dir mal angehört, was du selber sagst? Mhm. Mach mal einen Realitätscheck und guck mal, wie du dich mit der Situation jetzt fühlst. So, ja, ne? Das sind alles Dinge, die ich wirklich hoch anrechne, wenn das Leute mit mir machen. Genie ist jemand, der oder die macht das auf jeden Fall. Also sie bleibt da ihren Prinzipien treu. Allerdings hat Marcel das nie gemacht. Marcel ist immer jemand gewesen, der hat sich nie in Genies und meine Beziehung eingemischt, außer zu sagen, Flo nervt. Und als Genie und ich uns so gestritten haben, zum Beispiel im Auto oder auch bei vielen anderen Situationen, hat Marcel nie einen Ton gesagt. Also er hat nie Stellung bezogen. Und das ist etwas, was ich nie machen würde. Ich würde immer Stellung beziehen. Dafür wurde ich auch mal kritisiert, aber das ist auch okay. Ich kann kritisiert werden für meine Haltungen. Und zwar entweder für den Partner oder die Partnerin oder dagegen oder neutral. Das ändert nichts an meiner Loyalität, aber ich kann auch zu PartnerInnen sagen so, hey, hör mal auf, jetzt diese Person so fertig zu machen, weil das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Damit habe ich überhaupt kein Problem und ich finde, das ist auch ein Anzeichen von einer guten Beziehung und von einer guten Dynamik in der Beziehung. Ich glaube nämlich, viele Beziehungen sind angstgetrieben aus dem Grund, weil ich sie nicht verlieren will. Die Frage ist aber, welche Beziehung möchte ich denn aufrechterhalten? Also, wenn ich Angst habe, dass mein Partner mir nicht treu ist oder mir Illoyalität zeigt, dann hat diese Beziehung ja gar keinen Sinn. Also, deswegen nehmen wir, glaube ich, an, dass unsere Beziehung oder Beziehungen, die wir als sehr emotional oder romantisch titulieren, dass die automatisch treu sind, weil anders würde sich, also hat eine Beziehung gar keinen Sinn. Gibt gar keinen ich brauche Sinn, keine ne? Beziehung mit jemandem einzugehen, der mir was vorliegt. Ich glaube, auch da idealisiere ich wieder ganz schön, denn ich glaube, jede Beziehung ist zu einem gewissen Teil aus verschiedenen Motivationen heraus und einer dieser Motivationen ist immer Angst. Also Angst, verlassen zu werden, hat, glaube ich, jeder Mensch und selbst wenn es nur so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen ist, das liegt inhärent in der menschlichen Natur, denn Angst, verlassen zu werden, also wenn man verlassen wird, dann bedeutet das Leid und kein Mensch möchte Leid. Also ich glaube, erleuchtete Wesen haben das vielleicht nicht, aber ansonsten haben alle Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt oder zu einem gewissen Grad Angst oder zumindest Sorge. Ich möchte nicht unbedingt von Angst sprechen, aber Sorge, verlassen zu werden, von wem auch immer. Und das war's mit dieser Folge, die ich besser fand, als ich vorher gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe die meiste Zeit einfach durchlaufen lassen. Hört sie euch gerne nochmal an. Ich finde sie ziemlich gut und nächste Woche geht's dann auch wirklich los mit der Reihe über Kommunikation. Ich bin schon sehr gespannt, denn ich habe keine Ahnung mehr, was wir da erzählt haben. Ich weiß nur noch, wie wir uns dabei gefühlt haben, oder wie ich mich dabei gefühlt habe, aber das erzähle ich euch nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.